Well, praise the Lord, it's wonderful to be back here again. Preisen wir den Herrn, es ist wunderbar, wieder hier zu sein. And this time I have come back with my wife. Und diesmal bin ich wiedergekommen mit meiner Frau. When I visited here last year, my wife wasn't here with me. Beim letzten Mal, als ich hier war, war meine Frau nicht bei mir. And when I went back and I told her about Vienna, she said I wasn't allowed to come back here unless I brought her with me. Als ich da zurückkam nach Hause und das meiner Frau erzählte und ihr gesagt habe, praktisch, dass ich nicht hier wieder herkommen könnte ohne sie. I told her how friendly the people in Austria were and especially the church here in Vienna. Und als ich erzählte, wie freundlich die Leute in Österreich sind und speziell die Gemeinde hier in Wien. And so maybe now Annette can just share a few things with you. Also vielleicht kann die Annette einfach jetzt ein paar Sachen euch auch erzählen. Well, it is wonderful to be here tonight. Es ist wunderbar, heute Abend hier zu sein. And we've really appreciated the friendliness and the fellowship that we've been able to share. Und wir schätzen so sehr die Freundlichkeit und die Gemeinschaft, die wir hier gemeinsam haben können. So thank you. Also vielen Dank an euch. And thank you too for your contributions to the work in Aceh. Und vielen Dank für eure Beiträge an das Werk in Aceh. As you know, Aceh was devastated by the tsunami. Und wie ihr ja wisst, Aceh wurde völlig zerstört durch den Tsunami. But today houses are being rebuilt. Aber heute werden wieder Häuser wieder aufgebaut. The people are being given canoes so they can go out fishing again. Und den Leuten werden Kanus gebaut, dass sie wieder fischen gehen können. Medical clinics are being held in the different areas around Aceh. Und medizinische Kliniken sind aufgebaut worden in verschiedenen Gegenden von Aceh. And the love of Christ is being spread. Und die Liebe Christi, sie wird verbreitet. And even though just over a year ago there were very few Christians in Aceh. Und vor einem Jahr, da waren nur wenige Christen in Aceh. Today there are Christians walking all over Aceh. Und heute, da gehen einfach Christen über den Straßen, überall in Aceh. And they're Christians from all over the world. Christen aus aller Welt. And they're bringing the love of Jesus Christ into Aceh. Und sie bringen die Liebe Jesu Christi so mit nach Aceh. Thank you for what you've done. Also danke für das, was ihr getan habt. And please continue to pray for the people of Aceh. Und macht einfach weiter im Gebet für die Leute in Aceh. Pray for the Christians who go there so that they can shine with the light of Jesus. Betet darum, dass die Christen dort wirklich ein Feuer haben und das Licht Christi erscheinen lassen. And pray for the people of Aceh. Und betet für die Leute in Aceh. So that they will open their hearts and receive the light of the gospel of Jesus Christ. Dass sie ihr Herz öffnen und das Licht des Evangeliums Jesu Christi in ihr Herz empfangen. Thank you, Annie. And because of your partnership with us, und weil ihr Partner mit uns zusammen seid, we can tell you that today the gospel lives in Aceh. Können wir heute sagen, dass das Evangelium in Aceh lebt? There was a tsunami of destruction. Es gab einen Tsunami der Zerstörung. But now there has been a tsunami of the love of Jesus Christ. Und nun gibt es aber einen Tsunami der Liebe Christi. And the radicals don't like it. Und die Radikalen, sie mögen das nicht. And there has been increased persecution in Aceh. Und die Verfolgung hat in Aceh zugenommen. And they have been imposing stricter Sharia law. Und sie haben noch strikteres Scharia Gesetz, also islamisches Gesetz uns auferlegt. And women who have been caught not wearing the veil. Und Frauen, die dabei gefasst wurden, dass sie diesen Schleier nicht getragen haben. Have been publicly whipped. Die sind in der Öffentlichkeit ausgepeitscht worden. No, to teach the women that they should be good Muslims and submit. Um den Frauen zu lehren, dass sie gute Muslimen sein sollen und sich unterordnen. But the more that they do that, the clearer it becomes between the light and the darkness. Aber je mehr sie das tun, umso klarer ist dieser Unterschied, Kontrast zwischen Finsternis und dem Licht. On the one hand, they see the oppression of Sharia. Auf der einen Seite sehen sie die Bedrückung durch die Scharia. But on the other hand, they're seeing the love of the gospel of Jesus Christ. Aber auf der anderen Seite können sie so wunderbar die Liebe des Evangeliums Jesu Christi sehen. And you have played an important part in that. Und ihr habt darin einen ganz wichtigen Teil gespielt. Now the subject of I'm going to be sharing tonight is called the power of forgiveness. Und das Thema, was ich heute Abend euch weitergeben möchte, ist die Macht der Vergebung. And this is a very important subject. Und das ist ein sehr wichtiges Thema. Because we live in a world where there is a lot of bitterness and hatred. Denn wir leben in einer Welt, in der sehr viel Bitterkeit und Hass verbreitet ist. And with the increase of terrorism around the world. Und so wie der Terrorismus in der Welt zunimmt. There are many people who have been hurt and injured and many people who are filled with hatred. Es gibt so viele Menschen, die verletzt wurden und die Verletzungen erfahren haben und sind gefüllt mit Hass. And many of these people are saying, how can we forgive these terrorists? Und viele dieser Leute sagen, wie können wir den Terroristen nur vergeben? We know that there have been tens of thousands of people that have been killed in the last couple of years. Es sind doch Zehntausende von Menschen, die da umgebracht worden sind in den letzten Jahren. In Indonesia alone, we've had 10,000 Christians killed. Allein in Indonesien waren es Zehntausende. 1,000 churches have been burned down. Tausende von Gemeinden, die niedergebrannt wurden. But when we think of what has happened in Sudan, aber wenn wir nur darüber nachdenken, was im Sudan passiert, during the last 20 years, während der letzten 20 Jahre, some 2 million Christians have been killed by these terrorists. Sind etwa 2 Millionen Menschen, Christen, umgebracht worden von diesen Terroristen. And I think Satan wants the Christians to have a spirit of revenge. Und Satan möchte, dass die Christen einen Geist der Vergeltung haben, einen Geist der Rachsucht. He wants us to respond in anger and hatred. Und er möchte, dass wir im Zorn und im Hass darauf antworten. Because when we do that, denn wenn wir das tun, we destroy the message of the gospel. Dann haben wir damit die Botschaft des Evangeliums zerstört. And we will no longer have a witness that is powerful. Und wir werden dann nicht mehr länger ein Zeugnis haben, das mächtig ist. But when you have been hurt, aber wenn da Verletzungen sind, when your family has been killed, wenn deine Familie umgebracht wurde, when your loved ones have been falsely accused and thrown into prison, wenn seine Geliebten falsch angeklagt wurden und ins Gefängnis geworfen wurden, when your homes have been burned down, wenn deine Häuser niedergebrannt wurden, it's very hard not to be angry. Aber dann ist es sehr schwer, nicht zornig zu sein. It's very hard not to want to have some revenge. Es ist sehr schwer, dann nicht irgendwie Vergeltung üben zu wollen. But the one thing that is different between the gospel of Jesus Christ and all other messages in the world. Aber das eine, was ganz anders ist bei allen Botschaften in dieser Welt und im Evangelium Jesus Christi. Is that in the Christian faith there is the message of forgiveness. In dem christlichen Glauben gibt es die Botschaft der Vergebung. None of us deserve to be forgiven. Niemand von uns verdient die Vergebung. None of us have been good enough to earn favor with God. Niemand von uns ist gut genug, sich bei Gott Gunst zu verdienen. And every one of us should be judged because of our sins. Und jeder einzelne von uns müsste eigentlich gerichtet werden wegen unserer Sünden. But the love of God has been so great. Aber die Liebe Gottes, sie ist so großartig. That through Jesus Christ he has forgiven us. Dass er um Jesu Christi willen uns vergeben hat. And that's why we need to learn about the power of forgiveness. Und deshalb müssen wir über die Macht der Vergebung lernen. In Psalm 130 verse 4. Im Psalm 130 Vers 4. The word of the Lord says to us, with you there is forgiveness, therefore you are feared. Da heißt es, bei dir ist Vergebung, auf dass man dich fürchte. You see, with God, he has the power of forgiveness. Bei Gott, er hat die Macht der Vergebung. Now in the Islamic religion or the Buddhist religion or the Hindu religion, im Islam, im Buddhismus oder im Hinduismus, everything is based upon good works. Hat alles ihre Grundlage nur in guten Werken. If you do more good works than bad works, then maybe things will go well for you. Wenn du mehr gute Werke vollbringst als schlechte Werke, vielleicht wird das gut ausgehen für dich. In the Islamic religion, for example, in der islamischen Religion zum Beispiel, every person who dies in Islam, jede Person, die im Islam stirbt, now this is what Muslims believe, das ist das, was Moslems glauben. This is what is taught in the Quran. Das ist das, was im Koran gelehrt wird. That every Muslim, when they die, goes to hell. Dass jeder Moslem, wenn er stirbt, in die Hölle geht. So they believe that when they die, they will go to hell. Sie glauben, wenn sie in die Hölle gehen, wenn sie sterben, gehen sie in die Hölle. And they will stay in hell. Und sie bleiben dort in der Hölle. Until all of their bad deeds have been burned off. Bis all ihre schlechten Taten vom Feuer aufgezehrt wurden. And they will be punished in the fires. Und sie werden im Feuer bestraft werden. Until the time when Allah will say. Bis zu der Zeit, wo Allah sagen wird, all of your bad deeds have now been burned off. All deine schlechten Taten, die sind vom Feuer aufgezehrt. Now you can come to paradise. Nun komm ins Paradies. But you have to be careful when you get to paradise. Aber sei vorsichtig, wenn du ins Paradies kommst. Because if he gets bored with you, he can flick you off and go back to hell. Wenn er dann genug von dir hat, dann kann er dich wieder zurückwerfen in die Hölle. So none of them have the concept of being totally forgiven. Niemand von ihnen kennt das Konzept, dass sie völlige Vergebung haben. They have no concept of eternal salvation. Sie haben kein Verständnis dafür, für ewige Errettung. The only way that they can guarantee their eternal salvation, die einzige Möglichkeit, wie sie ihre ewige Errettung garantieren können, is to die as a martyr on a jihad. Ist dadurch, dass sie als Märtyrer im Dschihad, das heißt im islamischen Krieg, sterben. Yeah, and Muhammad said, for those people, not the fires of hell will not even touch the soles of their feet. Und Muhammad sagt, bei diesen Menschen, den Märtyrern, der wird das Höllenfeuer nicht einmal ihre Füße erreichen. So the Muslim always lives in fear. Also lebt der Moslem immer in Furcht. The word Islam means submission. Das Wort Islam bedeutet Unterwerfung. They are not called to have a relationship with God. Sie sind nicht dazu berufen, eine Beziehung mit Gott zu haben. They are called to fear God. Sie sind dazu berufen, ihn zu fürchten. And to submit to God. Und sich ihm zu unterwerfen. And then they have no guarantees. Und doch haben sie keine Garantien. But in the Christian faith, aber im christlichen Glauben, we have the guarantee of everlasting salvation. Haben wir die Garantie des ewigen Lebens. We did not deserve it. Wir haben es nicht verdient. But Christ died for the ungodly. Aber Christus starb für die Gottlosen. He died for you and for me. Er starb für dich und für mich. And he looked at you and he said, I love you, my son, my daughter. Und er hat dich und mich angeschaut und hat gesagt, and if you believe in me, und wenn du an mich glaubst, and if you accept my sacrifice upon the cross, und wenn du mein Opfer am Kreuz empfängst, then I have taken all of the judgment of your sins upon myself. Dann habe ich all das Gericht deiner Sünden auf mir getragen. And I declare you to be totally clean. Und ich erkläre dich für völlig rein. You are forgiven. Ihr seid vergeben. You are cleansed. Ihr seid gereinigt. And you are given eternal life. Und euch ist ewiges Leben gegeben. All you have to do is believe. Alles, was du nur tun müsst, ist glauben. What a wonderful Savior we have. Was für einen wunderbaren Erretter haben wir. I'm glad I believe in Jesus. Ich bin so froh, dass ich an Jesus glaube. With him is the power of forgiveness. Bei ihm liegt die Macht der Vergebung. But you know, if we do not forgive people, wisst ihr, wenn wir Menschen nicht vergeben, unforgiveness brings bitterness and it destroys the soul. Vergebungslosigkeit bringt Bitterkeit und diese zerstört die Seele. Have you ever met someone who says something like this? Habt ihr schon mal jemanden gehört, der etwas sagt wie dies? I will never forgive that person. Der Person werde ich nie vergeben. That person has done evil things to me. Diese Person hat mir Böses angetan. I can never forgive them. Ich werde ihr nie vergeben. Of course that would never happen in Austria. Natürlich passiert das nicht in Österreich. Only in Australia. Nur in Australien. But we know many people experience this. Aber wir wissen ja, dass viele Menschen dies erleben. And this bitterness poisons them. Und diese Bitterkeit, sie vergiftet sie. You meet a person like that and they might seem friendly. Du triffst eine Person, sie scheint freundlich zu sein. And then you might mention somebody's name. Dann erwähnst du aber den Namen einer Person. Have you seen John lately? Hast du letztens den John gesehen? And all of a sudden their face becomes, oh, I cannot forgive that person. Und plötzlich ist dieser Zorn da. Ich kann dieser Person nicht vergeben. And you see how it poisons that person's life. Und du kannst sehen, wie das Leben dieser Person vergiftet. In the book of Romans, chapter 7 and verse 25. Im Römerbrief, Kapitel 7, Vers 25. The apostle Paul was talking about a body of death. Da spricht der Apostel Paulus von einem Leib des Todes. And he asked this question. Und er fragt diese Frage. He said, "Who will rescue me from this body of death?" Wer wird mich von dem Leib des Todes erretten? Paul was talking about a Roman custom. Paulus sprach da über einen römischen Brauch. You see, if a murderer had killed someone, wenn ein Mörder jemanden umgebracht hat, and the dead body had not yet been buried, und der tote Körper ist noch nicht begraben worden, they would tie the dead body to the back of the murderer. Dann würde man diesen toten Leib auf an den Rücken des Mörders binden. How would you like to have a dead body on your back? Wie würdet ihr das mögen, einen toten Leichnam auf dem Rücken zu tragen? And of course your hands are all tied behind your back, so you can't do anything about it. Und deine Hände sind in deinem Rücken verbunden, sodass du nichts daran tun kannst. And the worms begin to eat their way through the dead body. Und die Würmer, die fressen ihren Weg durch diesen Leichnam. And then they begin to eat through into your body. Und dann gehen sie hinein in deinen Körper. And you end up being killed by the person who you killed. Und du wirst umgebracht durch die Person, die du umgebracht hast. And so Paul said, "Who will rescue me from this body of death?" Und Paulus fragt, wer wird mich erretten von diesem Leib des Todes? He said, "Thanks be to God through Jesus Christ our Lord." Gott sei Dank durch unseren Herrn Jesus Christus. And unforgiveness is like that dead body. Vergebungslosigkeit ist wie dieser tote Körper. The person who injured you, die Person, die dich verletzt hat, they may have forgotten what they did. Die mögen das vergessen haben, was du getan hast. But because you will not forgive them, aber weil du ihnen nicht vergibst, it eats away at your soul. Es frisst dir deine Seele förmlich auf. Every time you think of that person, it makes you angry and you get hot. Jedes Mal, wenn du an diese Person denkst, wirst du nur zornig, du wirst ganz heiß. And it's a poison in your soul. Es ist ein Gift in deiner Seele. Unforgiveness brings bitterness. Vergebungslosigkeit bringt Bitterkeit. But God wants us to learn to forgive. Gott möchte aber, dass wir lernen zu vergeben. He wants us to get rid of that dead body. Er möchte, dass wir diesen toten Leib loswerden. Would you like to always carry that dead body around on your back? Möchtet ihr immer einen toten Körper auf eurem Rücken tragen? I had one person saying to me, "I can never forgive that person." Eine Person hat mir gesagt, ich kann diese Person nie vergeben. He said, "This person has done such evil to me." Diese Person hat mir so viel Böses angetan. And so I said, "Do you want to spend eternity in hell with that person?" Und ich fragte nur, möchtest du die Ewigkeit in der Hölle verbringen mit dieser Person? "Do you want to be bound to that person forever?" Möchtest du an diese Person für immer gebunden sein? And I said, "No." Natürlich nicht. And I said, "Well, you better throw the dead body off your back." Dann werf lieber den toten Leichnam von dir weg. Because if you don't forgive that person, they're going to be bound to you forever. Denn wenn du der Person nicht vergibst, wirst du immer an sie gebunden sein. Now Jesus told us in Matthew 6 verse 15. In Matthäus 6 Vers 15, das sagt Jesus. He said, "If you do not forgive men their sins, wenn ihr nicht den Menschen ihre Sünden vergebt, your father will not forgive your sins." Dann wird der Vater euch nicht eure Sünden vergeben. So if you will not forgive that person, also wenn ihr diese Person nicht vergebt, God will not forgive you. Dann wird Gott euch nicht vergeben. And if you are not forgiven, und wenn ihr keine Vergebung habt, guess where you're going to spend eternity. Bitte, wo werdet ihr die Ewigkeit verbringen? You will spend eternity bound to that person. Ihr werdet die Ewigkeit damit verbringen, dass ihr an diese Person gebunden seid. Get rid of that dead body. Werdet diesen toten Leichnam los. Forgiveness sets them free. Vergebung setzt sie frei. And it sets you free. Es setzt mich frei. So that now God can restore peace and joy into your life. Dass Gott wieder den Frieden und die Freude wiederherstellen kann. Take that dead body off your back and put it into God's hands. Nimm diesen Leichnam von deinem Rücken und gib ihn in Gottes Hand. And when you put it in God's hands, God will deal with that person. Und wenn du ihn in Gottes Hand legst, dann wird Gott sich um diese Person kümmern. Could you forgive a person who had killed 2,000 Christians? Könntest du eine Person vergeben, die 2,000 Christen getötet hat? 2,000, ja. 2,000 Christen? Yeah. Could you forgive such a person who led persecution against the church? Könntest du eine Person vergeben, die die Verfolgung der Christen angeführt hat? There was a man in the Bible like that. Da gibt es einen Mann in der Bibel, der war so. He was the Osama of the early church. Er war der Osama der frühen Kirche. His name was Osama bin Saul. Sein Name war Osama bin Lau, bin Saul. And he led persecution against the church. Und er führte die Verfolgung an gegen die Gemeinde. History tells us that Saul killed about 2000 Christians. Die Geschichte zeigt uns, dass Saul etwa 2000 Christen umgebracht hat. I thank God for the power of forgiveness. Ich danke Gott für die Macht der Vergebung. Because of that power. Wegen dieser Macht. Saul became Paul the apostle. Wurde Saulus zu Paulus dem Apostel. And he began to preach the gospel of Jesus Christ. Und er fing an, das Evangelium Jesu Christi zu verkündigen. You know, physically he still suffered because of that persecution. Körperlich hat er immer noch gelitten wegen dieser Verfolgung. Because he himself began to be persecuted. Denn nun wurde er verfolgt. They hunted him down and they stoned him and they whipped him. Sie haben ihm nachgejagt, sie haben ihn gesteinigt, sie haben ihn ausgepeitscht. And he had to experience the pain of persecution. Und so musste er den Schmerz der Verfolgung selbst erleiden. But we see in Paul the power of forgiveness. Aber wir sehen in Paulus die Macht der Vergebung. And of course, what is the source of that forgiveness? Und was ist die Quelle dieser Vergebung? It was when Jesus was on the cross. Es war, als Jesus am Kreuz hing. And the people were crying out, "Crucify him! Crucify him!" Und die Menschen schrien, "Kreuzige ihn! Kreuzige ihn!" And they were mocking him as they nailed the nails into his hands and his feet. Als sie die Nägel in seine Hände und seine Füße trieben. How could you forgive the murderers? Wie können wir den Mördern vergeben? Who crucified Jesus? Die Jesus gekreuzigt haben. Do you know who those murderers were? Wisst ihr, was das für Leute waren? It was you and me. Das wart ihr. You and I are the ones who killed Jesus on the cross. Du und ich, wir waren diejenigen, die ihn gekreuzigt haben. The ones in Jerusalem were just our representatives. Die Leute in Jerusalem waren nur unsere Repräsentanten. Jesus died for the sin of the world. Jesus starb für die Sünden der Welt. And it wasn't just those who were there. Und es waren nicht nur die dort but waren. Jesus died for the whole world. Jesus starb für die ganze Welt. He died for your sins and my sins. Er starb für deine Sünden und für meine Sünden. He died that we might be forgiven. Er starb, dass wir Vergebung haben können. And as Jesus looked on the murderers, als Jesus auf seine Mörder schaute, as he looked on you and he looked on me, auf dich und auf mich, he said, "Father, forgive them." Sagte Vater, vergib ihnen. What they're doing. Sie wissen nicht, was sie tun. And because Jesus gave that forgiveness, und da Jesus diese Vergebung gab, you and I can be saved. Können wir jetzt errettet sein. We did not deserve to be saved. Wir haben das nicht verdient. So amazing is his love and his grace towards us. So erstaunlich ist seine Liebe und seine Gnade uns gegenüber. That we get to know salvation and eternal life. Dass wir Errettung und ewiges Leben kennen können. Ich bin so dankbar, dass ich einen liebenden Erretter habe, der mir meine Sünden vergeben hat. Aber du magst vielleicht sagen, Pastor Jeff, du weißt ja gar nicht, was ich erlebt habe. Well, I face many people who have been through some pretty tough experiences. Also ich habe viele Leute getroffen, die durch sehr schwere Erlebnisse gegangen sind. At the moment we're looking after three ladies. Da schauen wir auf drei Frauen. These three ladies were teaching Sunday school. Diese drei Frauen haben die Sonntagsschule gelehrt. Each of these three ladies are mothers and they have young children. Und jede dieser drei Frauen sind Mütter und sie haben junge Kinder. And they were teaching a Sunday school where many of the children were the children of prostitutes. Und sie lehrten gerade die Sonntagsschule, als viele ihrer Kinder die Kinder von Prostituierten waren. But some of these children had come from Muslim families. Aber einige dieser Kinder, die kamen von muslimischen Familien. They had been going to the Sunday school for 2 years. Und sie gingen bereits seit 2 Jahren in die Sonntagsschule. But when the mullahs found out, aber als die Mullahs das herausfanden, they demanded that the police arrest these women for criminal activities. Da verlangten sie, dass die Polizei diese Frauen wegen krimineller Aktivität verhaften würde. Because they were teaching the children about righteousness. Denn sie lehrten ja die Kinder über Gerechtigkeit. And about living godly lives. Und darüber göttliche Leben zu leben. And so they were charged with criminal activities. Und so wurden sie des Verbrechens angeklagt. And they were thrown into prison. Und ins Gefängnis geworfen. And every week Und jede Woche the Islamic crowds would come and chant outside of the courtroom. Würden diese islamischen Mengen da sich versammeln und da schreien vor dem Gerichtssaal. Kill them, kill them, kill bringt sie them. Bringt sie um. You might say, surely they would not do that. Und ihr würdet sagen, sicher würden sie das nicht tun. These women were just teaching children in Sunday school. Diese Frauen haben nur noch Kinder in der Sonntagsschule gelehrt. But this is what they were facing. Aber damit waren sie konfrontiert. And these jihad crowds. Und diese Mengen des Dschihads. They even threatened to kill the judges. Sie bedrohten sogar die Richter. And the witnesses. Und die Zeugen. And the three ladies. Und diese drei Frauen. If they were found not guilty. Und obwohl sie nicht, also wenn sie nicht schuldig gefunden werden. How could you forgive people who are doing this to your wife or to your mother? Wie können von Menschen vergeben, die das vielleicht deiner Frau oder deiner Mutter antun würden? How can you forgive people who are doing this to you if you're one of these mothers? Und wie könntest du das vergeben, wenn Leute die das antun würden, wenn du an dieser Mütter gewesen wärst? When Annette and I went to the prison to visit them. Als Annette und ich in das Gefängnis gingen, um sie zu besuchen. I was pushed around by the guards and had bruises on my body for 2 weeks. Da wurde ich umhergedrängt von den Wachen und ich hatte da Wunden an meinem Körper für 2 Wochen. The guards were drunk. Diese Wachen waren betrunken. And they got a man and they made him strip down naked to his underpants in front of my wife. Und sie haben einen Mann sich ausziehen lassen, direkt in die Unterhosen von meiner Frau. And made him crawl on the cement. Und er musste dort auf dem Zement entlang kriechen. If this is where your wife was, how could you forgive people who are doing this? Wenn das deine Frau wäre, wie könntest du Menschen vergeben, die das getan haben? These women are Christians, believers in Indonesia. Und diese Frauen sind Christen in Indonesien, Gläubige. And they are learning the power of forgiveness. Und sie lernen die Macht der Vergebung. And this is what happened. Das ist passiert. Okay. Also 9 Lastwagen mit Demonstranten erreichten, sie bedrohten die drei Frauen mit dem Tod, wenn sie nicht schuldig gefunden würden. Sie brachten einen Sarg, in den sie die Frauen begraben würden. Und Puppen der drei Frauen. Sie brachten Puppen. Und sie warnten sie, diese Strafe von 3 Jahren, das, was sie getan haben, anzunehmen. Allah ist größer. Sende sie ins Gefängnis, die Christen. Allah ist größer. Sende sie ins Gefängnis, die Christen. Allah ist größer. Hänge sie auf, die Rebecca. Hänge sie auf. Richte sie. Wenn heute das Gesetz nicht aufrechterhalten wird, dann ist der Islam, hat der Islam eine Niederlage erfahren. Du könntest sagen, dass im Moment, wo der Islam sich unterordnet, aber das Gesetz, Allah ist größer, Allah ist größer. Freunde, Mengen, Allah ist größer. Sie hat. Der Dschihad ist gegen die Muslime konvertieren. Der Willen ist der einzige Weg, als Märtyrer zu sterben. Seid ihr bereit für den Dschihad? Was ihr hier seht, und die Puppen. Und das war die wirkliche Rebecca. Wenn das Gesetz nicht aufrechterhalten wird, dann ist das Gesetz tot. Wollt ihr bereit sein, Rebecca zu richten? Wenn ihr das Gericht ausführt, gegenüber denen, die Muslime konvertieren, die uns verspotten, dann seid ihr Mujahideen. Aber wegen dem Koran, weil der Koran nicht aufrechterhalten wurde, so rufe ich die Polizei an, nicht dazwischen zu kommen, und dass es da keine Konflikte gibt. Polizei, mischt euch da nicht ein. Diese Polizisten sind Männer der Disziplin. Allah ist größer, Allah ist größer. So these crowds, they threatened the police. Also diese Mengen haben die Polizei bedroht. They threatened the women. Sie haben die Frauen bedroht. They threatened the judges. Sie haben die Richter bedroht. They threatened the missionaries. Sie haben die Missionare bedroht. Could you get justice in a system like that? Kann man da Gerechtigkeit erhalten in so einem System? Wouldn't that make you angry? Würde euch das nicht zornig machen? But these women, aber diese Frauen, are true believers in Jesus Christ. Sind echte Gläubige. They an know Jesus Christus. The power of forgiveness. Sie kennen die Macht der Vergebung. And so the verdict was guilty as charged. Sie war der Schuldspruch schuldig wie angeklagt. And they were sentenced to 3 years in prison. Und sie wurden bestraft mit 3 Jahren im Gefängnis. But because they have learned to forgive. Aber weil sie gelernt haben zu vergeben. Why were they thrown into prison? Why were they thrown into prison? Warum wurden sie ins Gefängnis geworfen? Because they were accused of sharing the gospel with children. Sie waren angeklagt, das Evangelium Kindern weiterzugeben. So now they're in prison. Nun sitzen sie im Gefängnis. So what do you think they are doing? Was denkt ihr, was sie tun? They're preaching the gospel. Sie predigen das Evangelium. And you know the prisoners can't escape. Und das Gefängnis ist kein Entkommen. And now Muslims are getting saved in the prison. Und nun werden Moslems im Gefängnis errettet. But it's still not nice to be in prison. Aber es ist immer noch nicht nett, im Gefängnis but zu sein. Because they forgave, God has been able to use them. Aber weil sie Vergebung gegeben haben, hatte Gott die Möglichkeit gehabt, sie zu benutzen. Let me tell you about the Barege family. Lass mich euch erzählen über die Barege-Familie. Here we have Metu and Adele and two of their children. Dort könnt ihr sehen, Metu, Tien, Adele und die Kinder. The jihad came and attacked their village. Der Jihad kam und hat das Dorf angegriffen. And Metu and Adele with their children fled into the jungles. Und Metu und Adele mit den Kindern sind in den Dschungel geflüchtet. They had their two mothers with them. Und ihre beiden Mütter waren dabei. And they had their 6-year-old son with them as well. Und der 6-jährige Sohn war auch dabei. But when they were attacked in the jungles, aber als sie dann im Dschungel angegriffen wurden, the jihad was able to catch them. Da war der Jihad in der Lage, sie zu fassen. Metu was about to be killed, but he escaped into the jungle. Metu, der sollte umgebracht werden, aber er konnte noch entkommen in den Dschungel. They then beheaded their 6-year-old son. Sie köpften den 6-jährigen Sohn. They killed the two mothers. Und sie brachten die beiden Mütter um. And Adele was stripped naked. Und Adele wurde ausgezogen. And she was taken back to the village. Sie wurde in das Dorf genommen. And for the next 18 months they used her as a sex slave. Und in den nächsten 18 Monaten verwendeten sie sie als Sexsklavin. And she gave birth to a baby girl. Und so musste sie ein kleines Kind gebären, ein Kind. Their 10-year-old daughter Christine. Und ihre 10-jährige Tochter Christine was held captive for 19 months. Wurde für 19 Monate gefangen gehalten. But this family also learned the power of forgiveness. Aber diese Familie lernte auch die Macht der Vergebung. And after Adele and Christine had been rescued, und nachdem dann Adele und Christine wieder gerettet wurden, and Metu met with his wife for the first time after 18 months. Metu das erste Mal mit seiner Frau sich wieder traf nach 18 Monaten. And Adele is carrying a baby. Und Adele hatte ein Baby in der Hand. This baby that was born as a result of the rapings. Und das Baby war ja geboren als das Ergebnis von Vergewaltigung. A raping that had been carried out by the man who had murdered his 6-year-old son. Eine Vergewaltigung, die stattfand durch den Mann, der den 6-jährigen Sohn getötet hatte. How could you forgive that man? Wie könntest du dieser Person vergeben? And how could you accept this baby? Und dieses Kind annehmen? But Metu had learned the power of forgiveness. Aber Metu hat die Macht der Vergebung gelernt. And when he met with his wife, und als er seine Frau traf, Adele was afraid, what would Metu do with this baby? Adele hatte Angst, was würde Metu tun mit dem Kind? And Metu said to Adele, und Metu sagte zur Frau, Metu, Adele, I love you. Adele, ich liebe dich. And even if you when we got married, we made a covenant. Als wir heirateten, haben wir einen Bund geschlossen. For better or for worse. In guten und in schlechten Tagen. Until death do us part. bis der Tod uns scheidet. Adele, you are my only wife. Adele, du bist meine einzige Frau. And I am your only husband. Und ich bin dein einziger Mann. And the baby that you have given birth to. Und das Kind, was du geboren hast. Belongs to me. Es gehört mir. And he took Adele out of, took Sarah out of her hands. Und er nahm die Sarah, das Kind, in seine Hand. And he kissed the little baby. Er umarmte es und er küsste es. And he said, "Hello, my daughter. Hello, my daughter." Meine Tochter, hallo. I don't know if I could have done that. Ich weiß nicht, ob ich das hätte tun können. But I saw the power of the love of Jesus Christ in that Aber man. Aber ich sah die Macht der Liebe Jesu Christi in diesem Mann. What power there is in forgiveness. Was für eine Kraft liegt in der Vergebung. He had got rid of that dead body off his back. Er hat diesen Leichnam, der auf seinem Rücken war, hinter sich gelassen. You try to tell me that you've got a problem? Du willst mir erzählen, dass du ein Problem hast? You say that you've got something that you will not forgive? Da ist etwas in deinem Leben, was du nicht vergeben kannst. How much do we have to suffer? Wie sehr müssen wir leiden? This is the village where they were, in the village of Doi. Das ist das Dorf, wo sie waren, das Dorf Doi. Just north of another village called Duma. Nördlich eines weiteren Dorfes, das sich Duma nennt. This is on the island of Halmahera. Und das ist auf dem, der Insel Halmahera. And many people have been killed in this area. Und viele Menschen sind in diesem Gebiet umgebracht worden. In Duma, this is where the gospel first came to these islands. Und Duma ist die Stelle, wo das Evangelium zuerst auftraf auf diesen Inseln. And so the jihad decided to kill the Christians in Duma. Also der Jihad sich entschieden, die Christen in Duma umzubringen. And so I want to tell you about this village. Ich möchte von diesem Dorf erzählen. We call this the village of martyrs. Wir nennen das das Dorf der Märtyrer. And you know, we hear this message from these terrorists. Und wir hören diese Botschaft von diesen Terroristen. The Quran and the steel. Koran und der Stahl. The Quran and the steel. Koran und der Stahl. The Quran and the steel. Der Koran und der Stahl. And this jihad leader came preaching with a pistol in his hand and a Quran in the other hand. Und dieser Jihad-Leiter, er predigte mit dem Koran in der einen Hand, die Pistole in der anderen. And he came to wipe out the Christians. Und er kam, um die Christen da auszulöschen. And they brought with them an army of thousands of jihadis to wipe out the Christians. Und er hat eine ganze Armee von tausenden von Jihad-Kämpfern mitgebracht, um die Christen da auszulöschen. This is the jihad army that came to kill them. Und das ist die Jihad-Armee, die kam, um sie umzubringen. Ich bin der Jihad-Befehlshaber, Jahi Abu Abaka, Wahid, und ich danke dir, danke euch. Lasst nicht ab von eurem Zweck, dem Jihad, Jihad-Kämpfer. Seid bereit, seid bereit. Selbst durch das Predigen bringen wir andere Gebiete in Unterdrückung oder in Unterordnung. Wir werden sie alle in die Unterordnung unter den Islam bringen. Wir werden auf keinen Fall sterben. Wir werden kämpfen bis zum Gerichtstag. Wir sind Diener Allahs. Wir sind bereit zu kämpfen, den Dschihad. They are now coming out of the mosque and going down to the harbor. Sie kommen aus der Moschee heraus und sie begeben sich hin zum Hafen. And they're singing the song of the jihad. Und sie singen das Lied des Dschihad. Den Glauben zu behalten ist das wichtigste Ding. Dschihad-Kämpfer, schreitet voran, tragt die Waffen. Allahs Soldaten werden verteidigen. Entweder ist die Welt zu leicht für sie einzunehmen, fürchtet nicht. Wir sind auf einer wunderschönen Mission für Allah. Steht auf, bereitet euch für den Himmel. And they came on their armada of boats. Und da kamen sie mit ihrer Armada von Booten. And they were wiping out village after village. Und sie löschten ein Dorf nach dem anderen aus. And the village of Duma was razed to the ground. Und das Dorf Duma wurde einfach glatt rasiert. The church was a beautiful church before the attack. Dies ist die Gemeinde und sie war so wunderschön vor dem Angriff. But after the attack it was totally destroyed. Aber nach diesem Angriff war es völlig zerstört. And 211 Christians were massacred in that church on one day. 211 Christen sind dort massakriert worden in dieser Gemeinde an einem Tag. And the Christians were buried in a martyrs cemetery. Und die Christen wurden da begraben in einem Märtyrerfriedhof. And you can see the ones at the front, children aged 6, 8, 2, 2, 5. Und vorne könnt ihr sehen, da sind die Kinder, ein Junge 6, ein Mädchen 8, ein Mädchen 2, ein Mädchen 2. And there were another 100 who tried to escape the village on a boat, who were also killed. Und da gab es weitere 100, die versucht haben, dem Dorf zu entkommen, auf einem Schiff, und sie wurden auch umgebracht. So this village lost more than 300 people. Und dieses Dorf hat mehr als 300 Leute verloren. Every family lost a mother or a father or a brother or a sister or a son or a daughter. Jede Familie hat eine Mutter. Ein Vater, Kinder verloren. You know, it is so hard. Es ist so schwer. How can you forgive people who are doing this? Wie kannst du vergeben Leuten, die das tun? And the Christians of Duma. Die Christen von Duma. Because they were the first Christians. Weil sie die ersten Christen waren. And from there, the gospel had gone to all the other islands. Und von dort das Evangelium. In alle Inseln gegangen ist. Initially they had hatred in their hearts. Ursprünglich hatten sie Hass in ihren Herzen. And they wanted revenge. Und sie wollten Vergeltung üben, Rache. And we can understand that. Und das können wir verstehen. But then they remembered Jesus. Aber dann haben sie sich an Jesus erinnert. They remembered that Jesus said, "Father, forgive them." Wie Jesus gesagt hat, Vater, vergib ihnen. And they knew that they too must forgive the murderers. Und sie wissen auch, dass sie den Mördern vergeben müssen. They knew that these Muslims needed to be reached with the gospel of Jesus Christ. Sie wussten, dass auch diese Moslems erreicht werden müssen mit dem Evangelium Jesu Christi. And they read in Romans chapter 12 and verse 14. Und so konnten sie lesen in Römer Kapitel 12 Vers 14. Paul said, "Bless those who persecute you." Paulus sagt, segnet die euch verfolgen. And Jesus in Luke 6 said. Jesus sagt in Lukas Kapitel 6, Vers 27 bis 28. Yeah, Jesus said, "Love your enemies and bless those who curse you." Liebt eure Feinde und segnet die euch verfluchen. And so the Christians of Duma, they knew that they had to forgive the Muslims. Und sie wussten, die Christen in Duma, dass sie den Moslems vergeben mussten. And they wanted to destroy the power of Satan that was manipulating these people. Und sie wollten die Macht Satans brechen und zerstören, die diese Leute manipulierten. The Muslims are not our enemies. Die Muslims, sie sind nicht unsere Feinde. Satan is our enemy. Satan ist unser Feind. And the Muslims are just being held captive by the power of darkness. Und die Muslims werden nur gefangen gehalten von den Mächten der Finsternis. And so they wanted to destroy the kingdom of Satan. Und so wollten sie das Königreich Satans zerstören. They wanted to pull down the strongholds. Die Festungen niederwerfen. How do you pull down the strongholds? Wie reißen wir die Festungen nieder? You forgive. Ihr vergebt. You forgive them. Du vergibst ihnen. You forgive the Muslims. Du vergibst den Muslimen. You demonstrate the love of Jesus to them. Ihr zeigt ihnen die Liebe Jesu. And so the Christians have decided to have a peace project. Und sie haben die Christen sich entschieden, ein Friedensprojekt zu starten. On June the 19th of this year. Am 19. Juni in diesem Jahr. There is going to be the dedication of the memorial site. Da wird es eine spezielle Widmung geben dieser Gedächtnisstätte. There will be the dedication of the new church. Die Widmung der neuen Gemeinde. And there will be the dedication of the peace project. Und die Widmung dieses Friedensprojektes. The Indonesian president has been invited to come to officiate. Und der indonesische Präsident ist eingeladen worden, seine Schirmherrschaft zu geben. And at this event, the elders of Duma. Und bei diesem Ereignis werden die Ältesten von Duma. Will publicly ask the Muslims for forgiveness. Öffentlich die Moslems um Vergebung bitten. You say, but shouldn't it be the other way around? Kleinen Moment, muss das nicht umgekehrt sein? I mean, it was the Muslims that killed the people of Douma. Waren das nicht die Moslems, why would the people of Douma ask forgiveness of the Muslims? Warum sollten die Leute von Douma da um Vergebung bitten? We love him because he first loved us. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. We didn't deserve to be loved, but he loved us anyway. Wir haben es nicht verdient, geliebt zu sein, aber er hat uns trotzdem geliebt. And the elders, they know that the Christians had hatred in their hearts, and so they will ask the Muslims for forgiveness. Und die Ältesten wussten, dass sie da Hass in ihrem Herzen hatten, und sie baten sie die Moslems um Vergebung. And this woman, Yul, diese Frau Yul, she was used for target practice. Sie ist für Zielübungen benutzt worden. They used her as she tried to run away to shoot her. Und sie haben sie dazu verwendet, als sie weglief, auf sie zu zielen. Until they shot off her arm. Bis sie schließlich ihren Arm zerstückelt hatten. And Yul will publicly stand and forgive those who mutilated her body. Und Yul wird öffentlich den Menschen vergeben, die sie verstümmelt haben. And Sutarsi. Das ist Sutarsi. She came running out of the church where the massacre was happening. Sie rannte heraus aus dieser Gemeinde, als das Massaker da passierte. And they said to her, deny Jesus and follow Muhammad and you can live. Sie sagten zu ihr, verleugne Jesus, folge Mohammed und du kannst leben. And she said, no, I'm a believer in Jesus. Sagte, nein, ich glaube an Jesus. And they put a pistol in her mouth. Und sie haben die Pistole in ihren Mund. But because Sutarsi was struggling, aber weil die Sutarsi da sich bewegte. Instead of the bullet knocking out the back of her head, it blew out the side of her face. Und als sie sich bewegte, wurde nicht ihr Hinterkopf weggeblasen, sondern nur die Seite. She has had 9 operations. Sie hatte 9 Operationen. Taking bones out of her arms and her legs to rebuild her face. Und man hat Knochen entnommen aus ihren Armen und Beinen, um das Gesicht wieder herzustellen. She lives in our home in Jakarta. Und nun lebt sie bei uns zu Hause in Jakarta. She can now talk and eat. Sie kann jetzt sprechen und wieder essen. And I hear her singing around the house of the love of Jesus. Wie sie singt im Haus über die Liebe Jesu. We look after her 3 children as well. Und wir kümmern uns auch um ihre 3 Kinder. And she will publicly stand and forgive those who mutilated her. Und sie wird aufstehen und öffentlich den Menschen vergeben, die sie verstümmelt haben. And you say you have problems. Und ihr sagt, ihr habt Probleme. In 2 Corinthians chapter 10 and verse 4. Im 2. Korinther 10 Vers 4. It says the weapons of our warfare are not carnal. Da heißt es, die Waffen unserer Kriegsführung sind nicht fleischlich. We do not use guns and swords. Wir verwenden keine Gewehre oder Schwerter. Our weapons are not carnal. Unsere Waffen, die sind nicht fleischlich. But our weapons are mighty. Aber unsere Waffen sind mächtig. To the pulling down of strongholds. Zum Niederreißen von Festungen. And one of those weapons is forgiveness. Und eine dieser Waffen ist Vergebung. The power of forgiveness. Die Macht der Vergebung. What we loose on earth will be loosed in heaven, the Bible says. Was wir auf der Erde lösen, wird auch im Himmel gelöst sein. Get rid of that dead body that's on your back. Werd ihn los, diesen toten Leib auf deinem Rücken. That unforgiveness that you're carrying around in your hearts. Diese Vergebungslosigkeit, die du in deinem Herzen trägst. If you want to destroy the evil one, wenn du den Bösen zerstören möchtest, then forgive the people who have done evil to you. Dann vergib den Menschen, die dir Böses angetan haben. Put them in the hands of God. Lege sie in die Hände Gottes. And God will look after them. Und Gott wird sich um sie kümmern. But if you want to be forgiven, ja, wenn du Vergebung haben möchtest, then you must forgive those who have offended you. Dann musst du denen vergeben, die dich beleidigt haben. Let me tell you about Central Sulawesi. Lass mich euch erzählen von Zentral Sulawesi. Annette and I lived there for 8 years. Annette und ich, wir lebten dort für 8 Jahre. These are people that we know and we love. Das sind Menschen, die wir kennen und die wir lieben. But today it is an area of Al-Qaeda activity. Und heute ist es zu einem Gebiet der Al-Qaeda-Aktivität geworden. Where the philosophy of Osama bin Laden rules. Wo die Philosophie von Osama bin Laden herrscht. And here the jihad of trained children. Und hier hat der Jihad Kinder ausgebildet. And youths to kill Christians. Und Jugendliche, um Christen umzubringen. And the city has been destroyed. Und die Stadt wurde zerstört. The churches and the homes of the Christians have been destroyed. Und die Kirchen und die Häuser der Christen wurden zerstört. How can you forgive people who are doing this? Wie kann man Menschen vergeben, die das getan haben? On May the 28th last year, they blew up the Christian market. Im Mai, am 28. Mai 2005 wurde der christliche Marktplatz, der wurde bombardiert. 24 Christians were killed. 24 Christen wurden getötet. 110 were injured. 110 wurden verletzt. On December the 31st. Am 31. Dezember. Another Christian market was bombed. Wurde ein weiterer christlicher Marktplatz. Another 8 Christians were killed. Bombardiert und 8 and Christen 54 getötet. Were injured. 54 wurden verletzt. On August the 3rd and August the 4th. 3. und 4. August. The two witnesses who knew who the terrorists were. Diese Zeugen, die wussten, wer die Terroristen waren. They had come to the police and testified. Die sind zur Polizei gegangen und haben dort Zeugnis gegeben. But the witnesses were assassinated. Aber diese Zeugen, sie wurden umgebracht. On October the 12th, the policeman in charge of investigations was assassinated. Und am 12. Oktober wurde der Polizeioffizier, der dieser ganzen Sache vorstand, auch umgebracht. We are dealing with seriously evil people. Und wir gehen da um mit wirklich ernsthaft bösen Menschen. On October the 29th. 29. Oktober 2005. Four girls were on their way to school in the morning. Vier Teenagerinnen, sie waren auf dem Weg zur Schule. And they were attacked by 6 jihadis. Und sie wurden angegriffen von 6 Jihad-Kämpfern. And they came with machete knives. Und sie kamen mit Macheten. One of the girls escaped. Eine der Mädchen ist entkommen. They slashed her head with a machete, but she was still able to outrun them. Sie haben ihren Kopf aufgeschlitzt mit der Machete, aber sie war immer noch in der Lage, laufend zu entkommen. But the other 3 were caught and were beheaded. Aber die anderen 3, sie wurden gefasst und sie wurden geköpft. Noviana is the one who survived. Noviana ist die überlebte. The other 3. Die anderen 3. Their bodies were placed into their heads were placed into plastic bags. Ihre Köpfe sind in Plastiksäcke verpackt worden. And 2 of them were taken and dumped near a police station 5 kilometers to the south. Und 2 sind genommen worden und hat sie dann zur Polizeistation gebracht und dort abgelegt. The other head was taken 9 kilometers to the west and dumped next to the Pentecostal church. Und der andere Kopf ist genommen worden, 9 Kilometer davon entfernt und vor eine Pfingstgemeinde gelegt worden. And in each of the plastic bags, und in jedem dieser Plastiksäcke, with the head, mit diesen Köpfen, the terrorists left this note. Haben die Terroristen diese Notiz hinterlassen. We will murder 100 more Christian teenagers and their heads will be given as presents. Wir werden noch weiter 100 christliche Jugendliche umbringen und ihre Köpfe werden als Geschenke euch gebracht werden. How can you forgive people who are doing this? Wie kann man Menschen vergeben, die das getan haben? But the parents of these children, aber die Eltern dieser Kinder, are real believers in Jesus, sind echte Gläubige an Christus. And they went to Jakarta. Und sie sind nach Jakarta gegangen. And they went on national television. Und sie sind dann im nationalen Fernsehen gewesen. And on national television. Und im nationalen Fernsehen. In the name of Jesus. Im Namen Jesu. They forgave the ones who had beheaded their daughters. Vergaben sie denen, die ihre Kinder enthauptet haben. This is the message that the church is taking to this Muslim nation of Indonesia. Das ist die Botschaft, die die Gemeinde dieser muslimischen Nation gibt. And this is why we believe that the power of the gospel is winning in Indonesia. Und deswegen glauben wir, dass die Macht des Evangeliums den Sieg davontragen wird in Indonesien. In this last year in my church alone. Im letzten Jahr in meiner Gemeinde allein. We have had 4000 new people saved and baptized in one year. Es sind 4000 neue Menschen neu getauft worden und errettet. Yes, there is persecution. Ja, es gibt Verfolgung. But when the church learns to forgive, aber wenn die Gemeinde lernt zu vergeben, and we demonstrate the power of the cross, und wenn wir die Macht des Kreuzes den Menschen zeigen, the strongholds of Satan are pulled down, dann werden die Festungen Satans niedergerissen werden. But if we do not forgive people, aber wenn wir Menschen nicht vergeben, it will cripple our faith. Wird es unseren Glauben verkrüppeln. Unforgiveness will scar your soul. Vergebungslosigkeit wird deine Seele, deiner Seele Narben zufügen. Unforgiveness is a poison. Vergebungslosigkeit ist wie ein Gift. And sin will destroy your soul. Und Sünde wird deine Seele zerstören. I want to show you the picture of an 11-year-old girl. Und ich möchte euch das Bild zeigen eines 11-jährigen Mädchens. This 11-year-old girl was in a kerosene explosion. Und dieses 11-jährige Mädchen war in einer Kerosinexplosion. And her body was melted. Und ihr Körper schmolz zusammen. Her face was melted. Ihr Gesicht zerschmolz. Her eyes are melted open. Und ihre Augen Höhlen sind offen. She cannot shut her eyes. Sie kann ihre Augen nicht mehr schließen. Her mouth is melted into her chest. Ihr Mund ist, das Kinn ist verwachsen mit ihrer Brust. Her arms are melted into her sides. Ihre Arme sind zerschmolzen, sind fest jetzt an den Seiten. She cannot feed herself. Sie kann sich nicht mehr ernähren. She cannot sleep with eyes closed. Sie kann beim Schlafen nicht mehr die Augen schließen. And to be fed, they have to push the food up her mouth. Um sie zu ernähren, müssen sie ihr die Nahrung auf den Mund hochdrängen. The people in the village said, "Kill this little girl." Und die Leute in dem Dorf sagten, bring sie um. It would be better for her to be dead than to live like this. Wäre es denn nicht besser, wenn sie stirbt, als so zu leben? My medical team found her under a table. Mein Ärzteteam fand sie unter dem Tisch. Living like a dog. Da lebte sie wie ein Hund. We took this little girl to America. Wir nahmen dieses Mädchen nach Amerika. And in 12 months. Und innerhalb von 12 Monaten. She had 12 operations. Hatte sie 12 Operationen. And then we took her home. Dann nahmen wir sie nach Hause. And when we took her home. Als wir sie nach Hause nahmen. The village wailed and wailed. Da war They wept and they wept. Sie weinten und weinten und weinten. And her father threw himself on the ground, weeping. Und der Vater warf sich auf den Boden. Because his girl who left looking like a monster. Und er weinte und weinte, weil sein Kind, was so ausschaute wie ein Monster, came home looking like a beautiful princess. Sie kam wieder. It has cost $800,000 to heal this little girl. $800,000 gekostet, dieses Mädchen wieder zu heilen. Just in the last couple of weeks. Nur in den letzten paar Wochen. On national television in the United States. In den nationalen Fernsehen in den Vereinigten Staaten. They've had a program called A Face for Your J. Da gab es ein Gesicht für. And this morning there were some people in the church from the Good Shepherd Church in Los Angeles. Und heute früh waren Leute in der Gemeinde, von einer Gemeinde in Los Angeles. And they came up to me and they said, our church has been helping with this little girl. Und sie sagten, unsere Gemeinde, sie hat diesem Kind geholfen. You see, what happened to this girl, was diesem Mädchen passierte, scarred the skin on the outside. Völlig vernarbt draußen im But Gesicht. You know, sin and unforgiveness does that in the soul. Aber genau das tut die Sünde it und does die Vergebungslosigkeit in der Seele. Es passiert nur drinnen. And what the doctors have done on the outside, und was die Ärzte da äußerlich bei ihr getan haben, Jesus does on the inside. Das macht Jesus in uns drinnen. Has your soul been scarred by unforgiveness? Ist deine Seele vernarbt worden wegen Vergebungslosigkeit? Have you still got a dead body on your back? Hast du einen toten Leichnam auf deinem Rücken? God wants to set you free. Gott möchte dich freisetzen. Jesus not only wants to forgive you. Jesus möchte dir nicht nur vergeben, but he wants you to forgive others. Aber er möchte, dass du auch anderen vergibst. This is how we destroy the power of Satan. So zerstören wir die Macht Satans. This is how we see the love of Jesus Christ revealed to the nation. So können wir die Liebe Jesu Christi sehen, wie sie sich der Nation offenbart. You know, it is our vision. Es ist unsere Vision. That by the year 2020. Dass im Jahre 2020. Indonesia will be a Christian nation. Indonesien eine christliche Nation ist. And we cannot change nations by being hypocrites. Und wir können Nationen nicht verwandeln, indem wir Heuchler sind. But we can change nations by the power of the cross of Jesus Christ. Aber wir können Nationen verwandeln durch die Macht des Kreuzes Jesu Christi. In a country like Austria and Vienna. In einem Land wie Österreich, wie Wien. You may have been living in great comfort. Vielleicht lebt ihr in viel Komfort. But look at the number of people who do not believe in Jesus. Aber schaut euch die Anzahl von Leuten an, die an Jesus nicht glauben. Look at the number of people out there who have hatred in their hearts and will not forgive other people. Schaut, wie viele Leute da Hass in ihrem Herzen haben und anderen Menschen nicht vergeben können. Where is the answer for Austria? Wo ist die Antwort für Österreich? Where is the answer for Vienna? Wo ist die Antwort für Wien? You are the answer. Ihr seid die Antwort. You are the answer. Ihr seid die Antwort. And God wants you to take the power of the love of Jesus Christ to this city and to this nation. Und Gott möchte, dass ihr die Macht der Liebe Jesu Christi dieser Stadt zeigt und dieser Nation. In the Gospel, in the Epistle of John, 1 John 1:9. Im 1. Johannes 1:9. John said, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Er sagt, Johannes, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, uns zu vergeben und tonight, zu reinigen von aller Ungerechtigkeit. Tonight you can be cleansed of all your sins. Heute Abend könnt ihr gereinigt werden von all euren Sünden. If you do not know Jesus as your Savior, wenn du Jesus nicht als deinen Retter kennst, you can come to Jesus, dann kannst du zu ihm kommen and confess your sins to Jesus. Jesus deine Sünde bekennen. Ask him to be your Lord and Savior. Bitte ihn, dein Herr und Erretter zu sein. And he will cleanse you. Und er wird dich reinigen. You can go home tonight clean. Du kannst heute Abend nach Hause gehen. Clean rein, in your hearts. Rein in euren Herzen. Maybe you're a Christian, but you've been committing sin. Aber vielleicht bist du ein Christ und du begehst Sünde. God's forgiveness is available for you. Gottes Vergebung, sie liegt auch für dich bereit. As we repent of our sins and we call upon his name. Wenn wir unsere Sünden bereuen und seinem Namen anrufen. He is faithful to forgive us and to cleanse us from all sin. So ist er treu, uns zu vergeben und uns zu reinigen von allen Sünden. But maybe tonight you are struggling with forgiveness. Aber vielleicht mühst du dich ab und du kämpfst mit der Vergebung. Someone has done something to you. Jemand hat dir etwas angetan. Maybe your parents have offended you. Vielleicht haben dich deine Eltern irgendwie verletzt. Maybe your children have offended you. Vielleicht haben dich deine Kinder verletzt. Maybe a neighbor or somebody at work has done something and you have so much anger. Vielleicht war es ein Nachbar oder jemand am Arbeitsplatz und du hast so viel Zorn in dir geladen. And you've been unable to forgive that person. Und du bist nicht mehr fähig, diese Person zu vergeben. Tonight God wants to set you free. Heute Abend möchte Gott dich freisetzen. He wants you to get this dead body off your back. Er möchte, dass du diesen toten Leichnam da von deinem Rücken loswirst. He wants you to become a powerful witness for the gospel of Jesus Christ. Er möchte, dass du ein mächtiger Zeuge wirst für die Liebe Jesu Christi. There is a book that is called Through Gates of Splendor. Da gibt es ein Buch, das nennt sich Durch die Tore der Herrlichkeit. And now there's also a film called The End of the Spear. Und es gibt einen Film, der nennt sich Die Speerspitze. And it's about the power of forgiveness. Und es geht da um die Macht der Vergebung. There were 5 missionaries who went to Ecuador. Da gab es 5 Missionare, die gingen nach Ecuador. And they were all killed. Sie wurden alle umgebracht. But the wives. Aber die Frauen von ihnen. Forgave the murderers of their husbands. Vergaben hatten Vergebung für die Mörder ihrer Eheleute. The Ecuador government wanted to send in the troops and to kill that tribe. Die Regierung von Ecuador wollte Truppen hineinsenden und den ganzen Stamm auslöschen. But the women said no. Aber die Frauen sagten nein, tut das nicht. We will go in and tell them the gospel. Wir werden hineingehen und ihnen das Evangelium erzählen. We will go and meet these ones who murdered our husbands. Wir werden dorthin gehen und wir werden die treffen, die unsere Gatten umgebracht haben. And tell them that Jesus died, that their sins might be forgiven. Und wir werden ihnen erzählen, dass Jesus starb, auf dass ihre Sünden vergeben sind. This film, I think it could be coming here soon. Und ich glaube, dass dieser Film sehr bald auch hier gezeigt werden könnte. Annette and I saw it in America. Und Annette und ich, wir haben es in Amerika gesehen. I cried from the start to the finish. Und ich habe nur geweint vom Anfang bis zum Ende des Films. This is the power of forgiveness. Das ist die Macht der Vergebung. And because of their testimony, und wegen ihres Zeugnisses, that tribe was won for Jesus Christ. Wurde der ganze Stamm für Jesus Christus gewonnen. You can win Vienna for Christ. Ihr könnt Wien gewinnen für Christus. You can win Austria for Christ. Ihr könnt Österreich für Christus gewinnen. There is still power in the gospel. Da ist immer noch die ganze Kraft im Evangelium. God the Father is not on a pension. Gott der Vater hat sich nicht zur Ruhe gesetzt. Jesus has not retired from the saving business. Und Jesus hat sich nicht zur Ruhe gesetzt von seinem Errettungsdienst. And the Holy Spirit is not using a walking stick. Und der Heilige Geist braucht auch keine Krücken. Our God is alive and powerful. Unser Gott lebt und er ist mächtig. The gospel is alive and powerful. Das Evangelium ist lebt und es ist mächtig. The message of the cross is alive and powerful. Die Botschaft des Kreuzes ist mächtig und sie lebt. And that's why we need to begin to walk in the power of forgiveness. Und deshalb müssen wir anfangen, in der Macht der Vergebung zu wandeln. Pull down the strongholds of the enemy. Reißt die Festung des Feindes nieder. And set people free. Und setzt Menschen frei. Let's close our eyes and bow our heads. Schließen wir die Augen und beugen wir die Häupter. Let's come before the Lord tonight. Kommen wir vor den Herrn. The Lord knows what's in our hearts. Der Herr weiß, was in unseren Herzen ist. And the Lord knows what we're struggling with. Und der Herr weiß, womit wir uns abmühen. And you know, He wants to cleanse us. Und er möchte uns reinigen. He wants to forgive us. Er möchte uns vergeben. He wants to make us a blessing. Er möchte uns zum Segen machen. He wants you to be a powerful Christian. Er möchte, dass ihr einfach mächtige Christen seid. But tonight, if you don't know Jesus, aber heute Abend, wenn ihr Christus nicht kennt, then you need to experience His forgiveness. Dann müsst ihr einfach seine Vergebung empfangen. But if you have not been able to forgive others, aber wenn ihr nicht in der Lage gewesen seid, anderen zu vergeben, and you're still carrying that dead body on your back, und ihr tragt immer noch diesen Toten auf eurem Rücken, tonight you can be set free. Heute Abend kannst du freigesetzt werden. And God can do a miracle in your life. Und Gott kann ein Wunder in deinem Leben tun. The power of forgiveness is in your hands. Die Macht der Vergebung liegt jetzt in deiner Hand. While every eye is closed. Und während alle Augen geschlossen sind. Tonight, if you know that you need to experience the power of forgiveness. Wenn du heute Abend weißt, dass du die Macht der Vergebung erfahren musst. You need to get rid of that dead body that's on your back. Du musst diesen Toten auf deinem Rücken loswerden. Or you have sin and you need to be cleansed. Und du hast Sünde und du musst gereinigt werden. Or you do not know Jesus and you need to be saved. Oder du kennst Jesus nicht und du musst errettet werden. If any one of these are you, wenn einer von diesen du bist, raise your hand, I want to pray for you. Dann hebe deine Hand, ich möchte für dich beten. You want to get rid of that dead body? Möchtest du diesen Toten loswerden? Möchtest du gereinigt werden? You want to learn how to forgive? Möchtest du lernen, wie man vergibt? Raise your hands. Erhebe die Hand. Or if you need Jesus, you raise your hands as well. Oder wenn du Jesus brauchst, I want to pray for you. Erhebe auch du deine Hand. Ich möchte für dich beten. I see your hands are raised. I'm going to pray for you. Is there anybody else you need tonight the power of forgiveness? Gibt es noch jemanden? Du brauchst heute Abend die Kraft der Vergebung. Dann erheb deine Hand. Yes. Ja. Our Father, we come before you in Jesus' name. Vater, wir treten vor dich in Jesu Namen. And Lord, you see my brothers, my sisters that have raised their hands. Und Herr, du siehst meine Brüder und Schwestern, die ihre Hände erhoben haben. Lord, many people have been bruised by evil in this world. Vater, viele sind in dieser Welt von dem Bösen verwundet worden. Lord, there are many people that have done evil against us. Es gibt viele Menschen, die uns Böses angetan haben. But Lord, right now we forgive them in Jesus' name. Aber Herr, wir vergeben ihnen jetzt in Jesu Namen. Lord, we cast off this dead body off our back. Herr, wir werfen diesen Toten von den Brücken runter. And Lord, we ask you to cleanse us. Und Herr, wir bitten dich, dass du uns reinigst. Make us clean before you. Mach uns rein vor dir. Because Lord, we want to be powerful witnesses for Jesus. Denn Herr, wir möchten mächtige Zeugen sein für Jesus. As Lord, we have received forgiveness, Lord, we want to give forgiveness. Herr, so wie wir Vergebung empfangen haben, so wollen wir Vergebung auch erteilen. I pray, Lord, that the power of your forgiveness would touch each and every one of these ones tonight. Herr, wir bitten, dass die Macht der Vergebung jeden Einzelnen anrühren möge. And that the power of the cross of Jesus Christ, und dass die Macht des Kreuzes Jesu Christi, and the blood of Jesus Christ, und das Blut Jesu Christi, make everyone clean, jeden Einzelnen rein macht. In Jesus' name. In Jesu Namen. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. We are forgiven. Wir haben Vergebung. We thank you for your love. Wir danken dir für deine Liebe. We thank you for your grace. Wir danken dir für deine Gnade. We thank you that we can be Christians. Wir danken dir dafür, dass wir Christen sein dürfen. And have everlasting life. Und ewiges Leben haben. In Jesus' name. In Jesu Namen. And everyone who believes says Amen. Und jeder, der glaubt, sagt Amen. Amen. Amen. Let's give the Lord a praise offering. Just give the Lord a clap offering. Den Herrn. The Lord is wonderful.